Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Ein Mann sitzt nachts an seinem Schreibtisch, bekleidet mit einer weißen Mönchskutte. Vor ihm steht seine Kaffeekanne. 6 Kerzen erhellen den Raum. Die angespitzte Rabenfeder kritzelt ungestüm über das Papier, wie das Schwert in der Schlacht. Um 1 Uhr nachts, wenn die lärmende Welt von Paris endlich zur Ruhe kommt, fängt Honoré de Balzac zu schreiben an. Er füllt Seite um Seite seines immensen Romanwerks der Comédie humaine. In über 90 Bänden malt er das imposante Sittenbild des 19. Jahrhunderts. Ich lege mich um 6 oder 7 Uhr abends zu Bett, gehe mit den Hühnern schlafen. Um 1 Uhr früh werde ich von meinem Diener geweckt und dann arbeite ich bis um 8. Anschließend schlafe ich nochmals 1,5 Stunden. Dann esse ich eine Kleinigkeit, trinke eine Tasse schwarzen Kaffee und schirre mich wieder an meinen Karren. Bis um 4. Honoré de Balzac, der sich das »de« ohne adelige Abstammung einfach angeeignet hat, ist ein Workaholic, arbeitet bis zu 18 Stunden täglich. Tagsüber macht er seine ausufernden Korrekturen, schreibt Romane teilweise komplett um. In den langen Stunden der Nacht aber ersinnt der französische Schriftsteller seinen großartigen literarischen Kosmos, den 3000 Figuren bevölkern. Er taucht ein in die aristokratischen Salons und ab in die schurkische Unterwelt der Verbrecher. Er seziert die Machenschaften skrupelloser Banker oder mischt sich unter zynische Bohemiens und Journalisten. Er hebt ehrgeizige Aufsteiger zu Karrieren empor oder stürzt sie ins Elend hinab. Es gibt keine grauenhaftere Situation als die, in der Frau Duval Noble sich befand. Und das Wort »zu Fuß sein« gibt sie wunderbar wieder. Wenn ein Spekulant Selbstmord begeht, wenn ein Verschwender mit seinem Geldsack am Ende ist, dann stürzen solche Frauen mit erschreckender Plötzlichkeit aus schamlosem Wohlstand in tiefes Elend. Sie werfen sich dann der Kleiderhändlerin in die Arme, sie verkaufen wundervolle Juwelen zu Schleuderpreisen und sie machen Schulden. Vor allem, um den Scheinluxus aufrechtzuerhalten, der ihnen erlaubt, wiederzufinden, was sie verloren haben, eine Kasse, aus der sie schöpfen können. Der Lebemann und Genussmensch Balzac wird beim Schreiben zum Asketen, der die pralle Sinnenfülle der Welt nur in seiner Fantasie auslebt. 40 bis 50 starke Tassen Kaffee putschen ihn in seinem Schaffensrausch täglich auf. Die Ideen formieren sich zum Angriff wie die Bataillone der napoleonischen Großen Armee auf der Wahlstatt. Die Schlacht hebt an. Die Erinnerungen eilen im Sturmschritt herbei, mit fliegenden Fahnen. Die leichte Kavallerie der dichterischen Metaphern schwärmt aus in prächtigem Galopp. Die Artillerie der Logik und Kausalität fährt auf mit ihren Protzen und ihren Kartuschen. Die geistreichen Einfälle greifen als Scharfschützen in den Kampf ein. Die Romanfiguren melden sich zur Stelle. Das Papier benetzt sich mit Tinte. Der Journalist und Historiker Johannes Wilms zeichnet in seiner Balzac-Biografie das Bild eines aufstiegs- und geldhungrigen Vielschreibers, eines Maßlosen, der in sich das ewige Kind, den protzigen Emporkömmling und das Genie vereint. Aber auch das eines Opportunisten, der seine liberale Grundeinstellung zugunsten reaktionärer Positionen aufgegeben hat, um in Adelskreisen besser anzukommen. Der dachte dann, über die Literatur zu Ansehen zu kommen, zu gesellschaftlicher Geltung. Und deshalb hat er so wahnsinnig viel geschrieben. Und er dachte natürlich auch, dass er über den Verkauf seiner Literatur, also durch den Erfolg seiner Bücher, zu Geld käme. Denn das war für ihn das andere wichtige Mittel, vielleicht das noch wichtigere Mittel, um zu Ansehen, Einfluss und Anerkennung zu kommen. Er hat genauso produziert wie jemand, der, sagen wir mal, in einer Fabrik alle Produktionsvorgänge steuern will und den Output, also die Produktion, steigern will. Hat dann am Tag korrigiert, hat dann nachts wieder geschrieben, hat dann wieder korrigiert. Er hat sich im Grunde genommen damit zu Tode gearbeitet, aber gleichzeitig ein riesiges Werk hingestellt. Honoré de Balzac war ein robuster Kraftmensch aus der Touraine. Dick, stiernackig, mit einem quadratischen Schädel und leidenschaftlichen schwarzen Augen. Von den eleganten, blassen Bohemiens und Salonlöwen der Romantik, die er in seinen Romanen auftreten lässt, hatte er nichts an sich. Luciens Gesicht zeichnete sich durch die Klarheit der Linien aus, die der antiken Schönheit eigentümlich ist. Er hatte die griechische Stirn und Nase, die samtene weiße Haut einer Frau und so tiefblaue Augen, dass sie schwarz erscheinen. Über die Wangen zog sich ein seidiger Flaum, dessen Farbe mit der eines blonden Schopfes mit Naturlocken zusammenklang. Göttliche Anmut glänzte um das helle Gold der Schläfen. Unvergleichlicher Adel sprach aus dem kurzen, leicht nach oben gebogenen Kinn. Trivialen Kitsch kombiniert Balzac mit tiefsinnigen Einsichten. Atemloser Kolportagestil wechselt mit genialer Erzählkunst. Exemplarische Typen gestaltet Balzac so individuell, dass sie lebendiger wirken als Menschen aus Fleisch und Blut. Als Schriftsteller beherrscht er sein Metier, aber auch als Journalist. In seinen Büchern finden sich detaillierte Reportagen über die Kerker von Paris, gründlich recherchierte Abhandlungen über das aufstrebende Druck- und Pressewesen oder kluge Feuilletons über Theater, Kunst und Architektur. Die Manieren dieses Lebemenschen sind trotz seines Adelsfimmels alles andere als vornehm. Der Schriftsteller Léon Gozlan saß bei ihm zu Tisch. Beim Anblick einer Pyramide von Birnen oder schönen Pfirsichen schmatzte er mit den Lippen. Seine Augen funkelten vor Wonne und schon in der Vorfreude bebten seine Hände. Keine Frucht blieb übrig, um von der Niederlage der anderen zu erzählen. Er verschlang alles in seinem vegetarischen Pantagruelismus, wenn er so dasaß, ohne Krawatte, mit offenem Hemd, das Obstmesser in der Hand, lachend, wassertrinkend, das Fruchtfleisch einer Butterbirne zerschneidend und plaudernd, würde ich gerne sagen, doch Balzac sprach nur wenig bei Tisch. Er ließ die anderen reden, lachte dann und wann nach rauer Lederstrumpfart still vor sich hin oder brach ganz plötzlich in ein Bombengelächter aus, wenn ihm ein Witz gefiel. Schein und Sein, der Gegensatz zwischen schöner Fassade und schnöder Realität, prägt Balzacs Werk und seine Zeit, das nachnapoleonische Frankreich, zur Zeit der Julirevolution und des Bürgerkönigs Louis-Philippe. Schein und Sein prägen aber auch Balzacs Leben. Der Bildhauer Auguste Rodin versuchte in seiner Plastik das Wesen des Künstlers zu erfassen. Aus einem rohen Steinblock arbeitete er einen massigen, kraftvollen Mann mit wehendem Mantel heraus, der versonnen nach innen blickt. Rodins Sekretär Rainer Maria Rilke erinnert sich: Das war Balzac in der Fruchtbarkeit seines Überflusses, der Gründer von Generationen, der Verschwender von Schicksalen. Das war der Mann, dessen Augen keiner Dinge bedurften. Wäre die Welt leer gewesen, seine Blicke hätten sie eingerichtet. So ganz bei sich war Balzac nur, solange er an seinem schlichten Schreibtisch saß und seine Welt erfand. Doch sobald er sich in das Getriebe der Pariser Gesellschaft stürzt, wird der Schriftsteller zum hilflosen Spielball wie seine Romanfiguren. Balzac stammt selbst aus einer Aufsteigerfamilie. Sein Vater, ein Bauernsohn, bringt es zum leitenden Beamten des Proviantamts der französischen Armee. Honorés Mutter ist hübsch, über 30 Jahre jünger als ihr Mann und an Familie nicht interessiert. Ihren Sohn schiebt sie gleich nach der Geburt an eine Amme ab und später in Internate, um sich mit ihren Liebhabern zu treffen. Den Mangel an mütterlicher Liebe will Balzac durch Aufstieg wettmachen. Wie seine Figuren Lucien de Rubempré oder Eugène de Rastignac beseelt ihn vor allem ein Wunsch, der nach Ruhm und Reichtum. An seine Schwester schreibt er als junger Jurastudent in Paris: Wenn ich ein ganzer Kerl bin, was wir noch nicht wissen, kann ich mehr erreichen als literarischen Ruhm. Es ist schön, ein großer Mann und ein großer Bürger zu sein. Du weißt, dass ich den Reichtum nur liebe als ein Mittel, zusätzlich Ruhm zu erwerben. Jenen Ruhm, den man genießt, wenn man Gutes tut und alle glücklich macht, die einen umgeben. Nichts als die Liebe und der Ruhm können den großen Raum ausfüllen, der in meinem Herzen ist. Sein alter Ego Eugène de Rastignac lässt Balzac in Vater Goriot und anderen Romanen immer wieder auftreten. Rastignac legt eine Karriere hin, wie sie sich der Autor vergeblich immer erträumt hat. Einflussreiche Frauen führen den naiven, aber geschickten Schönling aus der Provinz in die feine Gesellschaft ein. Dank dubioser Finanzgeschäfte des Barons Nüssingen, des Ehemanns seiner geliebten Delphine, kommt er bequem zu Reichtum. Schließlich erlangt Rastignac als Politiker Ansehen und Einfluss und wird dann, Gipfel balzacscher Erfolgsträume, geadelt. Vater Goriot ist die Initiation des jungen Jurastudenten Rastignac in den Dschungel des Pariser Gesellschaftslebens. Er sah Paris an den beiden Ufern der Seine vor sich liegen. Lichter blitzten auf. Gierig saugten sich seine Augen an jenem Teil der Stadt fest, der zwischen der Säule auf dem Vendômeplatz und dem Invalidendom liegt. Dort lebte die vornehme Gesellschaft, in die er sich den Zutritt erkämpfen wollte, erkämpft hatte. In diesen summenden Riesenschwarm warf er einen Blick, als wenn er schon im Voraus den Honig schlürfen wollte, und sagte die großartigen Worte: »Nun wollen wir uns miteinander messen.« Balzac hat im Grunde genommen eine Parallelgesellschaft entworfen, also zu der wirklichen Gesellschaft seiner Zeit, an deren Beispiel er deren Mechanismus darstellen wollte. Und für ihn ist das Hauptbewegungsmittel in dieser Gesellschaft, die er entwarf, das Geld. Die Leute wollen zu Geld kommen, sie begehen deshalb Verbrechen, verraten ihre Liebe, sie prostituieren sich, sie rauben, morden, stehlen, betrügen, machen alles, was man nicht tun soll, einfach um zu Geld zu kommen, weil das Geld den Einfluss verschafft. Und das hat er in allen Ebenen der Gesellschaft sozusagen durchdekliniert. Balzac führt das Geld als Grundmotiv in die Literatur ein. 1848, zwei Jahre vor Balzacs Tod, veröffentlicht Karl Marx das Kommunistische Manifest. 20 Jahre später schreibt Marx seine Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, das Kapital. Marx' Idol Honoré de Balzac hingegen rechnet schon 30 Jahre früher in der Literatur alle Anstrengungen und Regungen seiner Figuren in den Wert des Geldes um. In den verlorenen Illusionen übereignet der 70-jährige Geizkragen Nicolas Séchard seine Druckerei Sohn David zu einem so horrenden Preis, dass er den Sohn ruiniert. In Glanz und Elend der Kurtisanen kauft sich der reiche Geldsack, der Bankier Baron von Nüssingen, die schönste Frau von Paris, obwohl die Kurtisane Esther nur einen einzigen Mann liebt, den armen Dichter Lucien de Rubempré. Geld lässt, hier zeigt sich Balzac erschreckend realistisch, Familien zerbrechen. Geld macht Karrieren, Mangel an Geld beendet sie. Sein schlauer Geldwechsler Gobseck blickt hinter die Kulissen. Seine Worte sind vermutlich das Credo des Meisters selbst. Gold schließt alle menschliche Macht in sich. Was die Sitten betrifft, so ist der Mensch überall der gleiche. Überall gibt es Kampf zwischen Arm und Reich. Er ist unvermeidlich. Es ist also besser, auszubeuten, als ausgebeutet zu werden. Überall gibt es Muskelmenschen, die arbeiten, und dünnblütige Leute, die sich abängstigen. Überall sind die Freuden die gleichen, denn überall erlahmen die Sinne, und es bleibt nur ein einziges Gefühl übrig: die Eitelkeit. Die Eitelkeit ist immer das liebe Ich. Die Eitelkeit ist nur durch Ströme von Geld zufriedenzustellen. 1840 fasst der Schriftsteller seine Romane zur Comédie humaine zusammen, die eher schonungslose Groteske oder bittere Satire ist als menschliche Komödie. Die Idee, seine Romane miteinander zu verknüpfen, entwickelte er bereits 5 Jahre zuvor mit Vater Goriot. Balzac spinnt die Geschichten seiner Figuren immer weiter. Die Goriot-Töchter, Eugène Rastignac, Lucien de Rubempré oder der geniale Schurke Vautrin alias Todtäuscher alias Carlos Herrera tauchen in mehreren Werken auf. Mit quasi wissenschaftlichem Anspruch macht er sich in der Comédie humaine daran, das gesellschaftliche Handeln der Menschen zu analysieren. In seinem Vorwort schreibt er: »Es hat also von jeher soziale Gattungen gegeben, und es wird sie zu allen Zeiten geben, wie es zoologische Gattungen gibt. Wenn Buffon ein herrliches Werk geschrieben hat, in dem er versuchte, die gesamte Zoologie in einem Buch darzustellen, lag es da nicht nahe, ein ebensolches Werk über die Gesellschaft zu schreiben?« Balzac stellt in seinem Werk eine Soziologie des Geizes und der Habgier auf. Gleich den Arten im Tierreich erfasst er in seinem Riesenwerk mannigfaltige Spielarten davon. Der Revolutionsgewinnler Vater Goriot setzt aus Dummheit und blinder Liebe zu seinen Töchtern seinen gesamten Reichtum aufs Spiel. Während er wie ein Bettler in einer armseligen Pension dahin vegetiert, bezahlt er seinen Töchtern in der höchsten aristokratischen Gesellschaft die Schulden. In Eugénie Grandet zeichnet Balzac den Vater des Mädchens als beschränkten Geizhals aus der Provinz. Gobseck ist der durchtriebene Wucherer und Geldleier, der aus der Habgier sein Geschäft und seine Philosophie macht. Geld brauchen Balzacs Figuren, wie der Autor selbst, um sich ihre Illusionen zu erfüllen, meint Johannes Wilms. Er gab immer mehr aus, als er hatte, um sich die Illusion zu verschaffen, dass es ihm eigentlich besser geht, dass er ein anderer sei, als er tatsächlich ist. Also war er von Schulden geplagt, also musste er sehen, dass er seine Gläubiger befriedigte, musste er versuchen, dass er nicht in Schuldhaft genommen wurde. Das hatte zur Folge, dass er häufig seinen Wohnort wechselte, dass er unerreichbar war für seine Gläubiger, die ihm nachstellten. Und das hatte eben auch zur Folge, dass er wie ein Berserker arbeiten musste, um das Geld wieder reinzubekommen, um die Illusion zu haben, irgendwann habe ich nicht nur das Geld, meine Schulden zu bezahlen, sondern irgendwann habe ich auch das Geld, um richtig gut zu leben. Balzac lebte auf ganz großem Fuß, hielt sich einen Tilbury mit Pferden, richtete sich mit teuren Antiquitäten ein und verschuldete sich bei seinem Schneider, den er gleich mehrmals in der Comédie Humaine verewigte, zum Beispiel in Vater Goriot. Der Schneider ist entweder der Todfeind oder ein vom Schicksal geschenkter Freund. Eugène fand in dem Seinen einen Mann, der die volle Verantwortung seines Berufes empfand und sich als Bindestrich zwischen Gegenwart und Zukunft der jungen Leute betrachtete. Rastignac hat später in seiner Dankbarkeit die Karriere dieses Mannes begründet. Er prägte eines jener Worte, durch die er in den Tagen seines Glanzes berühmt wurde. »Ich kenne zwei seiner Hosen«, sagte er, »die Ehen mit 20.000 Franken Rente gestiftet haben.« Genau das waren Balzacs Argumente, wenn er sich bei adeligen Freundinnen oder bei der verhassten Mutter Geld pumpte. Bis zum Ende seines Lebens stand ihr Sohn, trotz seines schlechten Verhältnisses zu ihr, in ihrer Schuld. Zwar verdiente er gut, doch gab er doppelt so viel aus, wie er einnahm. Da sich der Traum vom großen Geld durch seine Vielschreiberei nicht erfüllte, stürzte er sich in waghalsige Unternehmungen, die seiner Romanfiguren würdig wären. 1826 kauft er mit geliehenem Geld eine Buchdruckerei und geht zwei Jahre später mit einem Schuldenberg in Konkurs, der ihn sein Leben lang belasten wird. 10 Jahre später übernimmt er eine Zeitschrift, die nach 6 Monaten ihr Erscheinen einstellt. 1838 reist er nach Sardinien, um dort eine römische Silbermine zu explorieren, und kommt zu spät, da ein anderer Investor vor ihm da war. Als er sich vor den Toren von Paris das Häuschen Les Jardis kauft, denkt er daran, im Garten Ananas zu züchten. Ananas des Jardis, wie sein Freund und Mitarbeiter Théophile Gautier erzählt. Für Balzac streckten die 100.000 Ananasstauden schon ihre festen und gezackten Blätter über ihren goldenen, kegelförmigen Früchten unter den enormen Glasdächern aus. Er konnte sie sehen, spürte die Wärme des Gewächshauses, sog mit seinen von Leidenschaft geblähten Nasenlöchern ihren tropischen Duft ein. Und selbst wenn er bei sich zu Hause am Fenster lehnte und zuschaute, wie der Schnee still auf den kahlen Abhang fiel, wollte diese Illusion kaum von ihm weichen. Balzac gestaltete sein eigenes Leben, als sei es ein Roman. Er fiel seinen spekulativen Fantasien zum Opfer und verwechselte Schein und Sein. Dennoch war Balzac durchaus ein typischer Zeitgenosse, ein Vertreter jenes erfolgshungrigen Bürgertums, das nach der Revolution durch riskante Geldgeschäfte zu schnellem Reichtum gelangen wollte. Das war die Zeit der frühen Anfänge der industriellen Revolution. Es war die Zeit, wo die ersten Aktiengesellschaften gegründet wurden, wo die Bahnlinien gebaut wurden, die ja nicht in staatlicher Regie waren, sondern die privates Kapital baute. Und das war eine Zeit, die hochspekulativ war, in der die großen Banken hier in Frankreich entstanden, die Zeit, in der die großen Vermögen gemacht wurden. Er hat das erkannt und versuchte da eben mitzumachen, sich sein Stück aus diesem Kuchen, der da auf einmal zum Anschnitt gewissermaßen freigegeben war, rauszuholen. Kenntnisreich gibt Balzac Einblick in Aktiengeschäfte oder in den Mechanismus der Börse. Doch in seinen eigenen Geschäften fehlt ihm der Weitblick. Als Balzac merkt, dass er weder mit Ananas aus Les Jardins noch mit sardischen Silberminen das große Geld machen kann, setzt er alles auf eine Karte, die ukrainische Gutsbesitzerin Evelina Hanska. Vielsagend schreibt er ihr: Entweder lebe ich in völliger Zurückgezogenheit und ohne alle gewöhnlichen Verlangen in Les Jardins von 100 Louis an Renteneinkünften und bescheide mich damit, in der Welt der Ideen zu existieren, oder ich führe einen fürstlichen Lebenswandel wie Monsieur de Talleyrand. Das eine wie das andere wird von einer Frau abhängen. Möglicherweise könnte ich mich aber ihretwegen dazu bereit finden, in diesem fast königlichen Luxus zu leben. 1832 hat ihm die reiche Gutsbesitzerin Evelina Hanska aus der fernen Ukraine einen anonymen Verehrerinnenbrief geschrieben, unterzeichnet mit L'étrangère, die Fremde. Nun läuft in Balzacs Kopf die größte Obsession seines Lebens ab. Der französische Starautor verliebt sich in eine völlig Unbekannte. Der schonungslose Realist wird zum hemmungslosen Romantiker. In 414 Briefen macht er sich daran, seine Illusion von der Heirat mit einer reichen Adeligen in die Tat umzusetzen. Er, der sich von der eigenen Mutter nie geliebt fühlte, sucht sich mit der fülligen Schwarzgelockten eine ältere, mütterliche Geliebte. Doch Balzac durchlebt eine menschliche Komödie mit tragischem Ausgang. Die Hanska hält ihn 18 Jahre lang hin. Selbst als ihr Mann stirbt, denkt sie nicht an Heirat. Der Schriftsteller schreibt leidenschaftliche Bettelbriefe an die ferne Geliebte. Seine Gefühle stehen denen seiner besinnungslos liebenden Romanfiguren in nichts nach. Die ruinöse Liebespein der prostituierten Esther zu Lucien de Rubempré in Glanz und Elend der Kurtisanen spiegelt eigene Empfindungen wider. Lucien hatte unbedingte Liebe gefunden. Solche Liebe, wie die Frauen sie einem Manne nur äußerst selten gewähren. Esther hatte, ohne dass es ein Opfer war, die Wunder echter Liebe vollbracht. Sie hatte Lucien 6 Jahre lang geliebt, wie die Schauspielerinnen und die Kurtisanen lieben, die, hinabgestoßen in den Schlamm und die Unsauberkeit, nach dem Adel und der Hingebung wahrer Liebe dürsten und die dann ausschließlich in ihr leben. Am 14. März 1850 heiraten Evelina Hanska und Honoré de Balzac in der Ukraine. Balzac ist schwer krank. 5 Monate später stirbt er mit 51 Jahren im gemeinsamen Haus in Paris. Just in dem Augenblick, in dem sich scheinbar seine größte Illusion erfüllt, verliert der maßlose Träumer und unermüdliche Schöpfer von Welten seine Kraft. Hellsichtig hat er bereits 8 Jahre zuvor im Schlüsselroman Albert Savarus seinen Tod vorweggenommen. Diese Auseinandersetzung mit den Menschen und den Dingen, für die ich ohne Unterlass meine Kraft und meine Energie aufgewandt habe, die all mein Verlangen aufzehrten, hat mich in meinem Inneren buchstäblich ausgehöhlt. Was meine Stärke, meine Gesundheit anbelangt, fühle ich mich zerstört. Jeder Tag raubt mir einen Teil meines inneren Lebens. Bei jeder neuen Anstrengung verspüre ich, sie nicht noch einmal wagen zu können. Ich habe für nichts anderes als das Glück noch Kraft und Stärke. Aber wenn es mir nicht gelingen sollte, mir aus dessen Kranz aus Rosen mein Haupt zu schmücken, wird meinem Ich das Leben entweichen.